Zur Verurteilung der dummen Kriegsmachenschaften der USA und Südkoreas gegen die TVRK, die die Lage der koreanischen Halbinsel an den Rand eines Atomkrieges treiben, gaben der Vorsitzende der Direktion des Distrikts Tokio von Chongnyon, Generalverband der Japan-Koreaner, der Vorsitzende der Direktion der Präfektur Hyogo von Chongnyon und der Vorsitzende der Direktion der Präfektur Fukuoka von Chongnyon am 3. Mai und der Vorsitzende des Zentralpräsidiums des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan, der Vorsitzende des Vereins koreanischer Gesellschaftswissenschaftler in Japan und die stellvertretende Vorsitzende des Zentralpräsidiums des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan am 2. Mai jeweils eine Stellungnahme ab. An diesem Tag kritisierte die Gesellschaft der Japan-Koreaner für die friedliche Landesvereinigung in einer Erklärung die USA und Südkorea, die unter Einsatz von 100.000 Mann starken Truppen und modernsten nuklearen Angriffsmitteln die Atomkriegsübungen gegen die TVRK in den bisher größten Dimensionen durchgeführt haben und die Lage der koreanischen Halbinsel extrem verschärfen, sodass zu jeder Zeit ein Krieg auszubrechen droht.